Good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen. Let's continue in verse 13. Lass uns mit Vers 13 weitermachen. I really like this word that the Passion uses. Ich mag das Wort, das die Passion verwendet. God will continually revitalize you. Gott wird euch kontinuierlich neu beleben. Implanting within you the passion to do what pleases him. Und in euch die Leidenschaft einpflanzen, das zu tun, was ihm gefällt. Do you know what the word means to revitalize? Weißt du, was das Wort neu beleben bedeutet? It's a word that when you've been really like just dry, tired, empty. Wenn du mal wirklich ausgebrannt, müde, leer oder kraftlos bist. And then you go for 3 days to a spa. Und dann für 3 Tage in ein Spa gehst. You have massages. Wo es Massagen gibt. You can sleep as late as you want to. Und du ausschlafen kannst. You sit with your husband or wife in your whirlpool. Wo du mit deinem Mann oder Frau im Whirlpool sitzen kannst. You know, and suddenly, and then you eat well. Und du gesund essen kannst. And then suddenly, what's going to happen? Was passiert dann? After those 3 days, you're completely revitalized. Nach diesen 3 Tagen bist du ganz neu belebt. You know, suddenly you're like a newborn person. Und plötzlich wie neugeboren. And this is what the Bible is saying here, that we will be revitalized. Das meint die Bibel, wenn sie hier sagt, dass wir neu belebt werden. So think about this. Überleg mal. Don't we all need revitalization physically, spiritually and mentally? Brauchen wir nicht alle eine physische, geistliche und mentale Revitalisierung? We do. Ja. Look at it. Aber schau. Is it wrong to go to a spa? Ist es falsch, in ein Spa zu gehen? No. Nein. Maybe one day I will go to one with Debbie. Vielleicht gehe ich eines Tages mal mit Debbie hin. And spend a couple of days there. Für ein paar Tage. But look, that's not even the point. Aber darum geht es gar nicht. Look what the Apostle Paul is saying to them. Schau, was der Apostel Paulus ihnen sagt. That God will, not it would be nice if he would. Gott wird. Nicht, es wäre schön, wenn er es täte. God will continually revitalize you. Gott wird euch kontinuierlich neu beleben. You know what that means? Weißt du, was das heißt? It means it doesn't matter how much you work, it doesn't matter how hard life is, it doesn't matter what strain you've lived under. Es bedeutet, egal wie viel du arbeitest, wie anstrengend das Leben ist und unter welchen Belastungen du lebst. You will continuously be fit because it's God who revitalizes you. Du wirst ständig fit sein, weil es Gott ist, der dich belebt. But look in what context he says it. Doch schau, in welchem Zusammenhang er das sagt. The context is, guys, I really want you to express this incredible life of God. Der Kontext ist sein Wunsch, dass sie beständig das Leben Gottes zum Ausdruck bringen. You know, everywhere you go, manifest that incredible life. Überall sollst du dieses herrliche Leben verkörpern. And this is the attitude that many people have. Viele haben diese Einstellung. It's so tiring to serve God. Es ist so anstrengend, Gott zu dienen. It's so difficult. I'm always trying to evangelize. Es ist so schwierig zu versuchen zu evangelisieren. I'm always trying to live like a good Christian. It's wearing me out. Ich versuche immer als guter Christ zu leben, aber es laugt mich aus. Do you know that you're not even supposed to be living just like a nice Christian? Wusstest du, dass du nicht einfach als netter Christ leben solltest? You're supposed to express that kind of life, which means Christ in you does the work. Du sollst das Leben in dir zum Ausdruck bringen, was bedeutet, dass Christus in dir die Arbeit macht. So look what happens. Schau, was passiert. Then it's God who will continuously revitalize you. If you are empty and dry, it's because you're not living your life right. Es ist Gott, der dich kontinuierlich neu belebt. Wenn du also trocken und leer bist, dann lebst du falsch. It's true. So ist es. I know people who serve the Lord very, very little hours a week and they're worn out. Ich kenne Leute, die dem Herrn ganz wenige Stunden pro Woche dienen und ausgelaugt sind. And then I know others who pour out their life and they're always full of vitality. Und dann gibt es andere, die ihr ganzes Leben geben und immer voller Vitalität sind. Because by appropriating faith, they are connected to God, the source of their vitality. Denn durch nehmenden Glauben, Glauben der Besitz ergreift, sind sie mit Gott als ihre Energiequelle verbunden. Remember, denk dran, nothing that belongs to you from God, nichts, was dir von Gott her gehört, will actually be your experience unless you take it by faith. Wirst du erleben, solange du es nicht im Glauben ergreifst. So what happens? Was geschieht also? If you don't feel revitalized, because you've not appropriated it by faith. Wenn du dich nicht neu belebt fühlst, liegt es daran, weil du es nicht im Glauben ergriffen hast. How do you do this? Wie machst du das? Well, you start every morning by saying, God, I thank you that you're my strength, that you're my vitality, that you're my life. Du startest jeden Tag, indem du sagst, Gott, ich danke dir, dass du meine Stärke, meine Vitalität und mein Leben bist. You stop focus on what you have to do and you focus on his life through you. Du hörst auf, dich auf das zu konzentrieren, was du tun musst, sondern konzentrierst dich auf sein Leben in dir. And then look what he says. Schau, was er dann sagt. Implanting within you the passion to do what pleases him. Und in euch die Leidenschaft einpflanzen, das zu tun, was ihm gefällt. Isn't that amazing? Ist das nicht herrlich? Even the passion to do what we need to do comes from him. Sogar die Leidenschaft, das zu tun, was ihm gefällt, kommt von ihm. You see, this is what I keep telling people. Immer wieder sage ich, in the new covenant, everything starts with him and we just respond. Im neuen Bund beginnt alles bei ihm und wir erwidern es. So, do we need to live pleasing to God? Yes. Sollen wir so leben, dass es Gott gefällt? Ja. Do we need to constantly express this life of God? Yes. Sollen wir ständig das Leben Gottes ausdrücken? Ja. But in reality, it's nothing but a response to what he already did. Aber in Wirklichkeit ist es nichts als eine Reaktion auf das, was er bereits getan hat. Because God first of all continuously revitalizes us. Denn erstens belebt Gott uns immer wieder neu. But look at this. Aber schau. He already implanted a passion within you to do what pleases him. Er hat bereits die Leidenschaft in dich hineingelegt, das zu tun, was ihm gefällt. Ah, that's not true, Reinhard. Reinhard, das stimmt nicht. I have this fight, spirit against flesh. Ich habe diesen Kampf von Geist gegen Fleisch. I believe the real problem is you believe the wrong things. Ich glaube, das eigentliche Problem ist, dass du das Falsche glaubst. Because the Bible says in the New Covenant, we are all led by God and taught by God. Denn die Bibel sagt, dass wir im neuen Bund alle von Gott geleitet und gelehrt werden. The Bible says in the new covenant he put his laws inside of our hearts and minds. Die Bibel sagt, dass er uns im neuen Bund seine Gesetze in unsere Herzen und Gesinnung gelegt hat. So the truth is that inside of you is the desire to please you and to express his life. Die Wahrheit ist also, dass in dir das Verlangen ist, ihm zu gefallen und sein Leben auszudrücken. So as you learn to live full in the new covenant. Indem du also lernst, völlig im neuen Bund zu leben. As you learn to fully trust that everything is already done for you. Indem du lernst, ganz zu vertrauen, dass alles für dich getan wurde. What's going to happen? Was geschieht dann? You will suddenly realize that even your desires change. Du wirst merken, dass sich plötzlich sogar deine Wünsche ändern. So learn to live by this appropriate in faith. Also lerne im nehmenden Glauben zu leben. Say, Jesus, I thank you so much that you are strength me and that your desire to please you is within me. Sag, danke, Jesus, dass du mich stärkst und dass das Verlangen, dir zu gefallen, in mir ist. And you will see how things change. Und du wirst sehen, wie sich Dinge ändern. And I hope you have an amazing day and I will see you tomorrow. Ich hoffe, du hast einen wunderbaren Tag und wir sehen uns morgen.